Thank you.

Das reicht mir nicht. Ich brauche es etwas präziser. Ich habe seine Finger mit dem Bolzenschneider, seine Zehen mit einer Geflügelschere, seine Eier mit einer Kneifzange und seinen Penis mit einem Teppichmesser entfernt. Weil ich jetzt die präzise Lösung. Machine.